Der Lastenausgleich gab der Bevölkerung nämlich das Gefühl, dass sich die Regierung ernsthaft um Gerechtigkeit bemühte. Das stärkte die soziale Stabilität in den Aufbaujahren. Die Vertrauensbasis bröckelt. Diese soziale Stabilität ist heute gefährdet, ebenso wie das Vertrauen der Bevölkerung in das politische System. Nicht nur, weil die Politik zulässt, dass sich Vermögen immer ungleicher verteilt, sondern auch, weil wir zulassen, dass eigentlich nur Wohlhabendere überhaupt die Chance haben, Vermögen anzusparen. Auch das geht aus der oben genannten Studie zur Vermögensverteilung in Deutschland zwischen 1895 und 2018 hervor. Das Vermögen der oberen Mittelschicht sowie der Superreichen nahm in den letzten 40 Jahren ständig zu, während das Vermögen der übrigen stagnierte. Konkret hatte die weniger wohlhabende Hälfte der deutschen Haushalte Ende der 70er Jahre umgerechnet ein Vermögen von durchschnittlich rund 20.000 Euro. 4 Jahrzehnte später war dieses Vermögen inflationsbereinigt immer noch gleich hoch. Das ist ein Alarmsignal, denn eigentlich sollten Vermögen im Kapitalismus durch erzielte Erträge kontinuierlich anwachsen. Stagnation hingegen bedeutet, dass das angesparte Vermögen gerade keine Erträge erzielt. Wer nur sein kleines Häuschen als Eigenheim besitzt, profitiert praktisch nicht vom Wachstum an den Kapitalmärkten. Wer hingegen 300 Wohnungen und ein Millionenvermögen besitzt, kann sich über schöne Gewinne freuen. Das gilt bei uns eben nur für einige hunderttausend Menschen, während die übrigen Millionen Menschen diese Chance nicht haben. Wie Steuerpolitik die Verteilung des Vermögens beeinflusst. Anstatt diese Unterschiede etwas auszugleichen, zementiert sie unsere Steuergesetzgebung. Wie viel ihr von eurem Vermögen behalten könnt, hängt in Deutschland nämlich davon ab, auf welche Weise ihr es erworben habt. Im Vergleich zu anderen Ländern zahlen wir auf Arbeitseinkünfte besonders hohe Steuern, auf Vermögen als solche, Schenkungen und Erbschaften dagegen besonders niedrige. Wer arbeitet und mehr verdient als das Existenzminimum von rund 10.000 Euro, zahlt auf seine Einkünfte Lohn- oder Einkommenssteuer. Diese ist progressiv, sprich umso höher, je mehr man verdient. Je nach Höhe des zu versteuernden Einkommens normalerweise bis zu 42%. Hinzu kommen unter Umständen Sozialabgaben, also Beiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung. Vom selbst erarbeiteten Geld müsst ihr daher je nach Höhe des Einkommens mehr als die Hälfte abgeben. Wer sehr wenig verdient, zahlt zwar wegen der Steuerfreiheit des sogenannten Existenzminimums keine Einkommenssteuer, muss aber unter Umständen immer noch mehr als 20% seines Einkommens in Form von Beiträgen zur Sozialversicherung abgeben. Wer als ArbeitnehmerIn im Monat brutto nur 900 Euro verdient, musste dafür 2022 zwar keine Einkommenssteuer bezahlen, aber fast 200 Euro Sozialabgaben. Und das schmerzt, wenn man bedenkt, dass viele der Niedriglohnjobs, die im Monat nicht mal einen Tausender brutto abwerfen, oft harte körperliche Arbeit bedeuten. Selbstständige können ihre Sozialabgaben zwar erstmal reduzieren, müssen aber auf andere Weise für den Fall vorsorgen, dass sie krank, pflegebedürftig oder einfach nur alt werden. Näheres dazu im Kapitel Rente. Reichtum ist erblich. Ganz anders sieht die Rechnung für Menschen aus, die ihr Geld nicht verdienen, sondern geschenkt bekommen oder erben. Eine Geldquelle, aus der rund 50% der Vermögen in Deutschland stammen. Denn auf geerbtes Vermögen müssen Erben, anders als beim Einkommen, in Deutschland unter Umständen nur sehr niedrige oder sogar gar keine Steuern zahlen. Vermögen kann an die nächste Generation weitergegeben werden, indem Geld, Häuser, Firmen, Aktien und Ländereien zu Lebzeiten verschenkt oder danach eben vererbt werden. Steuerlich ist das quasi dasselbe. Rund 400 Milliarden Euro werden in Deutschland jedes Jahr vererbt und verschenkt. Beinahe so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. Diese Erbschaften und Schenkungen sind etwa so ungleich über die Bevölkerung verteilt wie schon das Nettovermögen. Das heißt, viele erben nichts, manche etwas und einige wenige sehr viel. Aus der Gruppe, die etwas erbt, erhalten 10% der Begünstigten fast die Hälfte aller vererbten und geschenkten Vermögen. Die restlichen 90% der EmpfängerInnen teilen sich die andere Hälfte.